Brigitte B. Ein junges Mädchen kam nach Baden, Brigitte B. war sie genannt. Fand Stellung dort in einem Laden, wo sie gut angeschrieben stand. Die Dame, schon ein wenig älter, war dem Geschäfte zugetan. Der Herr, ein höherer Angestellter, der königlichen Eisenbahn. Ach nee, mein Gott. Tiddle-diddle-dum-da, tiddle-diddle-dum-da, tiddle-diddle-dum-dum-dum-dum-da. Die Dame sagt nun eines Tages, wie man zur Nacht gegessen hat. Nimm dies Paket, mein Kind, und trag es zu der Baronin vor der Stadt. Auf diesem Wege traf Brigitte jedoch ein Individuum, das hat an sie nur eine Bitte, wenn nicht, dann bringe er sich um. Ach Gott! Mein Gott! Diddle diddle dop da, diddle diddle dop da, diddle diddle dop dop dop dop da. Brigitte, völlig unerfahren, gab sich ihm mehr aus Mitleid hin. Drauf ging er fort mit ihren Waren und ließ sie in der Lage drin. Sie konnte es anfangs gar nicht fassen, dann lief sie heulend und gestand, dass sie sich hab verführen lassen. Was die Madame begreiflich fand. Ach Gott, mein Gott. Diddle diddle dom da, diddle diddle dom da, diddle diddle dom dom dom dom da. Dass aber dabei die Turniere für die Baronin vor der Stadt gestohlen worden sei der Schnüre, das Herz ihr ab, sie hab sie satt. Brigitte warf sich vor ihr nieder, sie sei gewiss nicht mehr so dumm. Den Abend aber schlief sie wieder bei ihrem Individuum. Ach Gott, mein Gott. Diddle diddle dum da. Diddle-diddle-dum-da, diddle-diddle-dum-dum-dum-dum-da. Und als die Herrschaft dann um Pfingsten ausflog mit dem Gesangverein, lud sie ihn ohne die geringsten Bedenken abends zu sich ein. Sofort ließ er sich alles zeigen, den Schreibtisch und den Kassenschrank, macht die Papiere sich zu eigen und zollt ihr nicht mal mehr den Dank. Ach Gott, mein Gott. Diddle diddle dum da, diddle diddle dum da, diddle diddle dum dum dum dum da. Brigitte, als sie nun gesehen, was ihr Geliebter angerichtet, entwich auf unhörbaren Zehen dem Ehepaar aus dem Gesicht. Vorgestern hat man sie gefangen, es lässt sich nicht erzählen, wo. Den Jüngling, der die Tat begangen, dem ging es gestern ebenso. Ach Gott, mein Gott. Diddle diddle dum da, diddle diddle dum da, diddle diddle dum dum dum dum dum.